hab dich geliebt, ich brauchte dich voll. Ich fand dich sehr schön, ich fand dich echt toll. Ich setzte mich hin, war dankbar, dass es dich gibt. Drum schrieb ich dir auch dieses Liebeslied. Du trugst eine Brille, Pickel im Gesicht. Du stankst aus dem Maul, doch das störte mich nicht. Dein fetter Arsch und deine Hängebrust. Ich war auf dich heiß, ich hatte auf dich Lust. Du warst eine Schlampe, war mir immer klar. Doch trotzdem fand ich dich wunderbar. Du warst scheiße doof, hattest keinen Verstand. Doch trotzdem liefen wir Hand in Hand. Dies ist ein Liebeslied nur für dich. Hör sie an und vergiss mich nicht. Dies ist ein Liebeslied nur für dich. Hör sie an und vergiss mich nicht. Aus dem Haus, dein Körper war total vernarrt. Doch immer habe ich dich umarmt. Egal bei mir, dein fettiges Haar. Denn sonst fand ich an dir alles klar. Nur eine Sache, die störte mich. Irgendwann gingst du auf den Strich. Sein Liebeslied nur für dich. Hör sie an und vergiss mich nicht. Dies ist ein Liebeslied nur für dich. Hör sie an und vergiss mich nicht. Dies ist ein Liebeslied nur für dich. Hör sie an und vergiss mich nicht. Dies ist ein Liebeslied nur für dich. Hör sie an und vergiss mich nicht.